voran, was uns genau, wo ich begann, wo es hingeht, erwarte ich schon gespannt. War schon fast starr, steh ich nun da und weiß wieder mal nicht, wo ich war. Vielleicht schon irgendwas, ich kann's nicht beschreiben, doch wie wär's für dich, du willst mich begleiten, dein Lebensweg mit mir beschreiten. Also hingesetzt, bewusst geschrieben, in dein Schutz gewiss wieder hin. Thank you.